Hey, 1, 2, check. Hey Pilates, geht's denn so? Ich sag einfach mal so, hello. Ich hoffe, du hast die dicken Eier von Master Pian gezogen, die ganz dicken. Du wirst sie heute brauchen. Übrigens, Mensch, hast du Jesus gesehen? Du weißt doch den, Gottes Sohn, zwischen Ölgötzen stehen. Am Ölberg war's bei den Oliven, die meinen Jüngern entschliefen, dass keiner pennt. Passt auf, hat er geflammt. Hey, ich sag's auch im Triple Rhyme, ich zahl's diesem Krüppel heim. Komm, pack jetzt deinen Knüppel ein, zerschlag diesen heiligen Schein. Ich heiße Judas und ich weiß, was zählt. Komm, sag mir, tu das, ich mach's für dein Geld. Ich nehm 6 Silberlinge, den kompletten Judas-Lohn. Er springt dann über die Klippe mit Spott und Hohn. Ich nehm's auf meine Kappe, ich hau ab in die Staaten. Komm, halt deine Klappe, geh durch sein Blut warten. Das, was ich gerade tue, sind keine Ruhmestaten. Okay, scheiß drauf, Pilatus mit nem Zungenkuss. Weiß ich ihn zu verraten, so nur hin man muss ihn isolieren aus dem großen Fluss. Komm raus und erzähl keinen großen Stuss. Hey Pilatus, das ist da der Jesus, von dem ich red, oder der Christus, der da vorn geht? Schau her, sein Gesicht glänzt wie von einem heiligen Schein. Vielleicht reibt er seinen Kopf mit einer Tube perlweiß Zahnpasta ein. Das sind doch billige Effekte, Mann, so'n scheiß heiligen Schein. Leuchtet wie so'n Rastafari aus dem schwarzen Arschloch, oder wie die Mata Hara aus dem Kopf, obwohl die schon 100 Jahre tot ist. Ich fix sie trotzdem, das gibt gleich nen Flop. Die Platte von Flair, sie gibt nicht viel her, die Tüte ist doch leer. Mit den Haribo-Bären kannst dich ja beschweren. Warum kann ich nicht Jesus dissen? Warum kann ich ihn nicht an sein linkes Bein pissen? Hey Pilatus, du kannst jetzt deine Eier ausquetschen. Jetzt kommt das Finale. Das ist doch dein Job, Pilatus. Hörst du nicht den Mob? Kreuzig ihn, fang ihn ab, zap, zap. Er könnte doch fliehen, vorziehen, irgendwo hin, hat nen Termin. Bauch rein, Pilatus, zieh deinen Bauch rein. Das ist mein bitterer Ernst, nichts für Kriegszitterer, dass du ihn entfernst. Wir mögen ihn nicht, wir meiden das Licht. Zerquetsch ihn, Pilatus, bevor er dich zerbricht. Oder bist du auch ein Fan von Jesus wie Stan? Aber der war von Anyman oder von Eminem. Kann mir die Namen nicht merken von diesen Hip-Hop-Zwergen. Jesus, was rede ich da? Jesus, du bist schon tot, einfach nicht mehr da. Du hast zu hoch gereizt und hast es doch vergeigt. Warst dem Leben zu sehr zugeneigt und jetzt wirst du gefickt, das ist der Clou. Ene mene mu und raus bist du. Hörst du nicht den Mob und Gott sagt nie stopp. Gott, ich höre immer nur Gott. Wer überhaupt an ihn glaubt, ist noch nicht fein raus. Dein Haus wird er nie von innen sehen, nie vor dir im Zimmer stehen, nie in deiner dreckigen Bude. Gott ist auch ein dreckiger Jude, einen Joint mit dir rauchen oder wie ein reicher Lude deine beste Fotze brauchen. Hey, kreuzige ihn, das Leben ist nur geliehen, denk nicht ans Fliehen, nicht ans Weiterziehen, geh bitte nicht nach Haus, trink jetzt den Kelch aus, dann wirst du ans Kreuz, Molz, bin Hagel kein Held, darfst du sein für Geld, hab ich dich verraten, ich nehm den letzten Flieger in die Stadt, ich bin Sieger, das sind meine Ruhmesdaten. Kreuzige ihn, mach weiter so mit der Scheiße, mach weiter so. Jetzt fängt es auch noch an zu pissen. Das ist die Strafe Gottes. Kreuzige ihn.